Am 20. März 1850 machte Blüssem seinem Ordensgenerale über sein Eingreifen in die Verhandlungen mit den Landständen Mitteilung, und zwar in Betreff der Trennung der übrigen Stände von den Städten. Auch diese Mitteilung schließt mit der typischen Versicherung: Ich enthalte mich aller politischen Ratschläge, sondern verhandle nur über das, was meines Amtes ist, das heißt, was sich auf das Gewissen bezieht. Dur, Gesellschaft Jesu am angegebenen Ort, Seite 65. Wie weit ist doch ein solches Gewissen? Selbst dem Jesuiten Dur entschlüpft am Schlusse seiner Darstellung der seelsorgerischen Tätigkeit Blüssems am Grazer Hofe das Geständnis: Größeren Anteil als an den politischen Maßnahmen gegen die aufsässigen Protestanten dürfen die Jesuiten am Grazer Hofe beanspruchen für das eigentliche Feld ihrer Tätigkeit, für das sittliche und religiöse Privatleben des Hofes. Am angegebenen Ort, Seite 68. Die Vierteljahresberichte des Jesuitenkollegiums zu Braunsberg im Ärmeland vom März 1565 berichten: Im Februar begann in Gegenwart des Königs die Tagung der Komitien des Königreiches Polen, an der zwei unserer Patres teilnahmen, einer dem päpstlichen Nuntius, der andere dem General Hofius beigegeben. Veröffentlicht aus den im Archiv der Kölner Pfarre Marie Himmelfahrt lagernden Originalen von Karl Benrath, die Ansiedlung der Jesuiten in Braunsberg, Seite 71. Im Mai 1606 schrieb der Rektor des Jesuitenkollegs zu München, der Jesuit M. Meyerhofer, an den Herzog Maximilian von Bayern über die Neuwahl des Fürstabtes von Fulda. Der Brief, der sich auf einen Geheimbericht des Jesuitenrektors zu Fulda stützt, ist so politisch, dass Meyerhofer selbst zu betonen für gut befindet: Ich bitte, diesen Brief geheim zu halten, denn man würde es mir und uns allen, also den Jesuiten, sehr verdenken, dass wir uns in politische Angelegenheiten mischten, was freilich nur suspecti vel qui non longe respiciunt, Verdächtige und nicht Weitschauende sagen werden. Der ganze Brief, nach dem eigenhändigen Originale aus dem Münchner Staatsarchive bei Stieve, Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, München 1883, Band 5, Seite 931. Eine höchst bemerkenswerte Tatsache ist, dass die von jeder Ordensprovinz nach Rom zur Generalkongregation des Ordens delegierten Jesuiten auch als politische Agenten tätig waren. So wurde eine Ordenssatzung gemäß nur religiöser Einrichtung, die Generalkongregation, Mittelpunkt weit ausgreifender politischer Intrigen. Steinberger berichtet, dass die Kurfürsten Maximilian I. von Bayern und Anselm Kasimir von Mainz, die Jesuiten Lorenz Forer und Niethard Bieber, die von der oberdeutschen Ordensprovinz im Jahre 1645 zur 8. Generalkongregation nach Rom geschickt wurden, mit Aufträgen und Instruktionen versahen, um den Papst Innozenz X. Zu veranlassen, auf eine Trennung Frankreichs von Schweden hinzuwirken. Auch möge der Papst Deutschland mit Geld und Mannschaften unterstützen. Innozenz war so wenig angenehm von der jesuitischen Zudringlichkeit berührt, dass er an die Generalkongregation die ernste Mahnung richtete, Vorsorge zu treffen, dass niemand sich in weltliche Geschäfte mische. Die Jesuiten und die Friedensfrage bis zum Nürnberger Friedensexekutionshauptrezess 1635 bis 1650, Freiburg 1906, Seite 100 und folgende. Unter Heinrich III. Von Frankreich, dessen Ermordung durch Jakob Clement vom Jesuiten Marianer verherrlicht wurde, war der Jesuit Mathieu ein Hauptförderer in der Gisenliga. In Rom, Paris und Madrid entfaltete er seine Tätigkeit. Die Häupter der Liga benutzten ihn wiederholt zu politischen Sendungen, so besonders zu Unterhandlungen mit Philipp II. Von Spanien. Wie der Jesuit Cordara berichtet, in Denkwürdigkeiten, Döllinger, Beiträge, Band 3, Seite 18, war der Jesuit Cabral Gesandter des Königs Joseph I. von Portugal beim Papste. Aus den in der Wiener Hofbibliothek lagernden handschriftlichen Jahresberichten der österreichischen Provinz der Gesellschaft Jesu der Jahre 1615 bis 1771 teilt Krones interessante Einzelheiten mit über die politische Geschäftigkeit des Ordens in Ungarn vor und nach dem Türnern-Linzer Frieden vom Jahre 1647. Mit aller Macht und List suchten die Jesuiten auf dem ungarischen Wahl- und Krönungslandtage vom Jahre 1655 die ihnen ungünstigen Reichsdekrete von 1606 und 1608 wieder zu beseitigen. Als durch die Abdankung Johann Kasimirs von Polen die polnische Königskrone frei geworden war, bewarben sich um sie Herzog Philipp Wilhelm von Neuburg und Jülichberg und Prinz Karl von Lothringen. Die polnischen Jesuiten waren für den Lothringer tätig, für den Neuburger bemühte sich besonders sein Beichtvater, der Jesuit Johann Bodler. Einige Monate vor der Wahl gewählt wurde schließlich weder der Herzog noch der Prinz, sondern der Pole Michael Wisniewski, schrieb am 14. Januar 1669 Bodler an seinen Ordensbruder Servilian Feihelin, Rektor des Jesuitenkollegiums zu München. Der streng vertrauliche Brief gewährt einen tiefen Einblick in die politische Tätigkeit der Jesuiten und in ihre dabei sich zeigende Verschlagenheit und Doppelzüngigkeit. Neulich sei ein Brief des Fürsten Auersperg, ersten kaiserlichen Ministers, für den Herzog von Neuburg in Neuburg eingetroffen. Auersperg habe nicht ahnen können, dass sein Brief den Jesuiten vorgelegt werde, und so habe er sich frei und bitter über sie ausgesprochen. Der schlechten Schrift Auerspergs wegen, die nur der Jesuit Carlius, gemeint ist der englische Jesuit Carli, entziffern konnte, habe der Herzog Wilhelm den Brief den Jesuiten übergeben. Er, der Jesuit Bodler, schickte ihm, dem Jesuiten Feihelin, die Abschrift einer Stelle aus dem Briefe Auersbergs, aber sie sei ausschließlich für ihn allein bestimmt. Denn Sie sehen, wie viel uns Jesuiten daran gelegen sein muss, dass unser Fürst, der Herzog von Neuburg, und der andere Fürst, der Prinz von Lothringen, nie erfahren, dass die mit dem dringendsten Wunsche der Geheimhaltung gemachten Mitteilungen von uns gelesen und bekannt gemacht worden sind. Die wichtige Stelle aus dem Auerspergschen Briefe lautet: Die Dilatio Electionis würde Lothringen auch nichts nützen. Ich bin an dem, dass es Isola, Baron Le Isola, Sekretarius, abgerufen werde. Diese und andere Leute dienen dem Herzoge von Lothringen und es kann leicht sein, dass dadurch die Fama kausiert wird, dass man es mit euer Liebten all hier in Wien nicht gut meine. Euer Liebten glaube nicht, dass es in ihrer Majestät des Kaisers Macht steht, zu verhindern, dass sich die Patres Societatis Jesu in anderer Richtung bemühen, teils als Beichtväter, teils als polnische Jesuiten.